Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Das ist die Etage 13 mit der Episode 19 und mir gegenüber im virtuellen Raum. Ich bin's, Kuckuck. Ich sitze auf der anderen Seite vom Raum. Hallo, Basti. Ja. Komisch, meine Stimme wird immer so hoch, wenn ich mit dir spreche. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht liegt es an meiner Stimmlage. Ich habe letztens noch beim Betriebsausflug rausgefunden. Mir gegenüber liegt auf jeden Fall, mir gegenüber liegt sogar Steffen Liebschner. Oh. Der hat sich jetzt schon für sein Barbecue-Ding vorbereitet. Der hat mir nämlich einen geheimen Tipp verraten. Der liegt nämlich immer beim Grillen. Das ist der neue heiße Scheiß. Lay-Griller. Ja, wie die alten Römer, weißt du? Ach so, aber ich glaube, die alten Römer haben sich das Essen nochmal anreichen lassen. Ich habe noch keinen gesehen, der das Essen zubereitet hat im Liegen. Aber wäre das nicht toll? So Kochshows, wo die Leute gleichzeitig liegen und kochen. Frank Rosin liegt in der Küche von irgendeinem so Pommesbudenbesitzer, der ekliges Fett benutzt. Was wäre das schön? Das wäre echt schön. Das wäre super schön. Wie geht's dir? So, ja, sehr gut. Genug Vorgeblänke. Wir rauschen heute wieder mal durch. Ja, da freue ich mich ja immer, wenn der Steffen auf die Uhr drückt. Basti, ich muss was sagen. Ja. Ich miete die 13. Etage. Ja, bitte tu das. Hahaha. So, nochmal kurz zur Erinnerung, mal dich nochmal gefragt, was war das, wenn ich die 13. mit Etage miete? Ja, vor ein paar Folgen hast du es schon angekündigt, wenn du sagst, du willst die 13. Etage mieten, dann gehört die restliche Sendezeit, solange wie du jedenfalls brauchst, dir. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, jetzt da der Basti endlich still ist, nein, Quatsch. es gibt eine schöne Rubrik in einer US-Fernsehsendung. Ja. Kennst du Jimmy Fallon? Zufälligerweise. Ja, kenne ich. Aber ich gucke das nicht so, muss ich sagen. Ich auch jetzt nicht so. Aber manchmal fliegt er dann doch über Facebook oder sowas, fliegt er dann doch mal das eine oder andere Video über den Schirm. Ja. Aufnahme habe ich gedrückt? Ja, habe ich. Gut, das gut. Hätten wir jetzt wieder von vorne anfangen können. Und zwar gibt es da eine Rubrik, die nennt sich Mad Lib Theater. Hast du das schon mal gehört? Gekannt? Ist das so irgendwas mit Synchronisieren oder sowas? Irgendwie sowas? Nee. Und zwar ist es folgendes. Folgendes Spiel ist es. Ja. Ich werde dich jetzt nach einigen Begriffen fragen. Diese werde ich in einen vorgefertigten Text eintragen. Mhm. Und nachher werden wir diese Szene heute leider nur akustisch durchspielen. Okay. Das betreffende Beispiel, was wir heute spielen wollen, hat der gute Jimmy Fallon seinerzeit mit dem Kevin Spacey zusammen gemacht. Die beiden standen auf einem Tennisplatz. Ja. Und da wird sich unsere Szene heute abspielen. Ich hoffe, wir kriegen es einigermaßen hin. Okay. Wir werden es mal probieren. Für dich springen sogar zwei Rollen raus. Okay. Kannst du Boris Becker nachmachen? Ich glaube aber, welche Parodieform man immer nur im Kopf hat, ist die, wo er noch so schlecht gesprochen hat. Ja. Ich weiß nicht, also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass, also ich kenne nur die R-Version, ich weiß gar nicht, wie er normal redet, wenn er jetzt nicht, Wird für unsere Version reichen, vielleicht eine etwas andere Stimmlage noch und dann, höher oder tiefer? das weiß ich gar nicht. Ja, ja, gut, Das ist wieder jemand anders. Das ist wieder jemand anders. Kann ich ihn einfach in Edmund Stoiber umwandeln? Das ist einfacher. Wir können auch Edmund Stoiber nehmen oder irgendjemand, den man noch einfacher praktisch parodieren kann. Also ich würde gerne Edmund Stoiber mit reinnehmen, weil den kann ich besser, glaube ich, als Boris Becker. Gut, dann passt zwar jetzt nicht ganz zum Tennisplatz, aber dann finde ich aber super. Dann nehmen wir dann halt den Herrn Stoiber. Warte mal, das müsste ich dann hier ändern. Gut, so war's wohl, hab ich. Ja. Den Text kriegst du nachher praktisch, aber ich will dir ja nicht zu viel vorverraten, ja, weil jetzt frage ich erstmal die Begriffe ab. Und ja, zwar bräuchte ich von dir eine Süßigkeit. Ja, Lakritz. Okay. Moment, ich muss das halt jetzt immer ein bisschen niederschreiben. Du bist der Mieter, ich bin nur Gast der schönen Etage 13. Ich bräuchte von dir irgendeinen Bundeskanzler der letzten Jahre, weil wir beide männlich sind, wäre ein männlicher ganz gut. Ja, Willy Brandt. Okay. Der letzten Willy Jahre, ich weiß Brandt nicht, wie viele Jahre das schon her ist. Dann bräuchte ich ein Jahr von dir. Ja, 1953. Okay. Ja. Dann eine Nationalität, die ist aber auf Englisch. Also eine englische Nationalität? Nee, keine englische Nationalität, sondern eine Nationalität, aber den englischen Namen dafür. Ach so, Indien. Aber ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Wenn ich jetzt Indien sage, heißt es wahrscheinlich Indianer und ich kriege einen auf den Deckel. Ja, warum nimmst du dann die, wenn du es nicht weißt? Ja, oh, danke. Was kann man denn? Ja, komm, Indien, egal. Ich guck mal eben gerade, was es auf Englisch heißt. Du kannst ja weiter fragen. Ich bin ja voll Multitasking. Genau. Einen Ausruf. Heureka. Mhm. Also wenn ich nach Inder google, dann kriege ich als Übersetzung Inse. In der. Nee, nee, es heißt auch wirklich Indien. Wenn du Inder übersetzt, Indien, okay, dann kannst du Indien gut schreiben. Dann bräuchte ich ein rundes Objekt und davon die Mehrzahl. Wenste. Was? Wenste, die Mehrzahl von Wanst. Wanst ist immer rund. Bauch. Okay. Gut. Es wird lustig. Okay, ich bin gespannt. Ein Körperteil brauche ich von dir. Ja, und zwar die Bandscheibe. Mhm. Bandscheibe. Nee. Okay. Dann ein albernes Wort. Ein eigenes Wort? Ein albernes Wort. Ach, ein albernes ein Wort. Ein lustiges, dämliches Wort, irgendwas. Ja. Worüber habe ich mich denn letztens dialektmäßig denn noch so aufgeregt oder so mich kaputt gemacht drüber? Gib mal, meine Oma hat zu Sekt früher immer gesagt Bubbelwasser. Schreib das mal was auf. Meine was? Oma hat immer zu Sekt früher Bubbelwasser gesagt. Das fand ich Bubbelwasser. Mal Bubbelwasser, ja. Bubbel das oder fand Gubbel? Ich mal ganz lustig. Bubbel oder Gubbelwasser? Bubbel. B-U-B-B-L-E. Bubbelwasser. Bubbelwasser. Okay. Okay. Ein Tätigkeitswort. Egal was für eine Tätigkeit, dann malen, aber mit H, also wie Kaffeebohnen malen. Mhm. So, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob der Satz so noch Sinn ergibt. Okay, dann bräuchte ich von dir ein Adjektiv. Ja, Knorke. Mhm. Und ein Tier. Ja, ein Alpaka. Dann noch mal ein Adjektiv. Bezaubernd. Mhm. Und ein Beruf. Gaswasserinstallateur. Gaswasserinstallateur. Mhm. Sehr schön. Dann Dann bräuchte ich ein Lebensmittel von dir. Ja, Baklava aus der Türkei. Baklava. Mhm. Baklava. Jawohl. Baklava, nicht Bakalva. So. Dann eine Fischart. Ja, da bin ich ganz schlecht. Aber ich würde sagen, mir fällt sofort der Dorsch ein. Der Dorsch. Dann ein Sportler, ein Bekannter. Außer jetzt Boris Becker. Na gut, obwohl, wenn wir jetzt Stoiber nehmen. Aber ja. Usain Bolt. Ach du, sag mal, du willst mich herausfordern, oder? Usain Bolt. Ich hoffe, den habe ich jetzt richtig geschrieben. Ein Würzmittel. Ja, Maggi. Ich hoffe, du verstehst dann mit meinen Anmerkungen, die ich hier habe, was wir dann zu tun haben. Aber das kriegen wir hin. Okay. Eine berühmte Sängerin. Shania, nee, warte. Cher, nimm mal Cher. Cher. Ja. Ein Kleidungsstück. Unterbuchse. Okay. So, und nochmal ein Adjektiv. Ja, salzig. Mhm. Ich glaube ja, das ist ja eher so ein Psychologentest, was du gerade mit mir machst. Und nachher kommt da sowas raus wie, Basti ist ein stürmischer Zwilling oder sowas, Horoskopzeichentest, weißt du? Sie haben 50 Mal mit Adjektiven, sie haben mit 50 Mal mit negativen Adjektiven geantwortet. Irgendwie sowas. Ja. Okay, warte, ich schreibe nur noch den Namen dazu, damit du das nachher gedanklich wieder hinkriegst. So, und dann bräuchte ich noch mal die Mehrzahl eines Substantivs, aber auf Englisch diesmal. Ja. Jetzt habe ich das erste Mal. Was hätten wir denn da? Bicycles. Mhm. Sehr gut. Auch ein Verb, aber auch ein englisches, was auf ing hinten, also auf ing endet. Okay. Watching. Tja, diese Sendepause, meine Damen und Herren, beschreiten wir mit einem kurzen. Bist du überhaupt noch da? Ich bin noch da, hallo. Ja, gut, okay. Naja, die neue Technik, das ist jetzt nicht selbstverständlich. Das ist nicht immer selbstverständlich, dass man sich in Zeiten, wo alles so in Frage steht, dass man sich dann auch irgendwie miteinander, ne, verstehst du? So. Hast du denn was? Ich hab Saft, ja. Was? Ich hab Saft, ja. Hallo? Hallo. Basti. Hi. Hallo. Hallo. Oh Mann, scheiß Technik. Ich höre dich nicht. Ja, das ist blöd, wenn man miteinander podcastet. Hallo. Ein Tätigkeitswort auf Englisch, bitte. Ja, noch eins. Nee. Das, was du hattest, ich hab's nicht gehört. Ach so, du hast mich schon seitdem nicht mehr gehört. Nein, also Bicycles war das Letzte, was ich von dir gehört habe. Watching. Oh Gott, hoffentlich geht das nachher gut. So. Das ist dann wieder das. Das bleibt dir. Bist du noch da? Erzähl mal was zwischendrin. Ich muss hier kurz mal. Ja, hi. Grüß euch. Wie geht's euch so? Fühlt euch mal alle in so einen Teigmantel eingehüllt, würde jetzt wahrscheinlich Olli Schulz sagen, damit man sich auch ein bisschen wohlfühlen kann. Der Steffen tippt gerade verschiedene Wortkombinationen in seinen Computer rein und übermittelt da einfach dem NSA mal ein paar wichtige Notizen zu mir. Wie sieht's in Bastis Kopf aus? Warum bräuchte von dir an Unterbuchse, wenn er nach Unterwäsche, wenn er nach Körperanzug. Ach, scheißegal, fange an. Ja, ich bräuchte noch, eins brauchen wir noch. Ja. Und zwar bräuchten wir noch eine Art Marke, und zwar für Cornflakes, die auch so ein bisschen englisch klingt. Ja, klar, Frosties. Frosties. Frosties. Frosties. Damit haben wir es. Und damit geht es jetzt dann gleich los. Warte, ich speichere das kurz ab. Verschieb es in unser Board. Kleinen Moment, ich bin gleich da. Verschieben. Da müsste jetzt schon was aufgepoppt sein bei dir. Irgendwo. Trello? Ja. Trello, Trello. Wo könnte er was getan haben? Eine Süßigkeit, da haben wir es, ja. Da unten, ganz unten, genau. Soll ich das mal alles kopieren? Nö, du brauchst nichts kopieren. Da unten habe ich alles stehen. Da haben wir den Dialog. Ja. So, du bist Spieler Nummer 2 und Spieler Nummer 3. Okay, ich kopiere es mir trotzdem mal in eine Word-Datei, weil ich so klein ist. Deswegen meine ich, ob ich das kopieren darf. Also okay. Hm? Thank you. Ich habe nur noch so schlechte Augen, wie du weißt. Ja, ja. Also ich bin 2 und 3 und muss ich jetzt mir irgendwie was bei... Also wer ist denn jetzt von den beiden Edmund Stoiber? 2 oder 3? Nee, die Nummer 3 ist dann Edmund Stoiber, ganz okay. Genau. Und 2 darf ich normal reden oder muss ich auch noch irgendwas beachten? Bitte? Ach so, bei 2 muss ich wie Willy Brandt... Nee, bei 2 muss ich jetzt nicht irgendwie noch extra bescheuert sprechen. Nee, beachten musst du dann nur unten dann, wenn dann irgendwo dann steht, dass wir anfangen zu trainieren, dass man da so ein paar Geräusche zumacht oder so. Aber okay, gut, dass wir Tennis spielen. Das okay. Sind die schönsten Geräusche, die es gibt. Pornomucke an, bitte. Und es geht los. Ha, okay. Schau mal. Achso. Ha, schau mal, wer da ist. Herr Lakritz. Ah, muss ich jetzt das in Klammern auch sagen? Ja, ne? Ja, okay. Ja, klar. Okay. Ah, Willy Brandt, wir treffen uns wieder. Wie schön. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, haben wir 1953 bei der Indian Open gegeneinander gespielt, als du mich sabotiert hast. Heurika! Du hast 14 Wänste auf den Platz geworfen, von denen ich auf einen ausgerutscht bin und mir die Bandscheibe gezerrt habe. Ach, das ist Bubbelwasser und du weißt das. Ich habe für dieses Spiel trainiert, indem ich jeden Morgen aufgestanden bin, gefrühstückt habe, zum Platz gegangen bin, um den ganzen Tag zu malen. Dieses Mal solltest du bereit sein. Ich werde den Ball schneller treffen als Knorkes Alpaka. Du wirst untergehen, denn ich werde überall auf dem Platz sein, wie ein bezaubernder Gaswasserinstallateur. Ah, wie schön. Boff. Oh. Bah. Jetzt Pornomucke. Lies. 1540. 1540. Da steht Text. Out. Du hast Text. Achso, ich mache jetzt. Hey! Achso, ich bin ja 2. Hey! Ich bin keine Ballmaschine. Ich funktioniere nur mit Baklava. Dorsch! Nee, das warst du. Usain Bolt! Ah, nee, Entschuldigung. Dorsch! Usain Bolt! Magi! Magi! Ja. Oh, oder Buchse. Die dritte bist du auch. Ja. Ja gut, ihr könnt nicht salzig sein. Entschuldigung, Herr Stoiber. Ah, das ist okay, Jungs. Für mich seid ihr beide Gewinner. Warum nicht alle an den Händen nehmen und den Lieblingssiegersong? Kommt, 2, 3 und 4. Den Text, die Melodie kennst du, ja? Ja. We are the bicycles, my friends. Oh, and we will keep on watching till the end. We are the bicycles. We are the bicycles. No time for frosties, cause we are the bicycles of the world. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist der Text von dir oder ist es... das war der Originaltext, nur halt okay. Jetzt ein bisschen umgemünzt auf deutsche Verhältnisse. Ja, aber sehr schön. Also hast du ja Mühe gegeben beim Umtexten. Hast du sehr gut gemacht. Finde ich echt gut. Fand ich auch sehr lustig. Vor allem, ich habe wirklich gar keine Ahnung gehabt, was da jetzt kommt. Ein Shoutout geht raus an meine Freundin, die hat mir ein bisschen geholfen gerade. Sonst allein hätte ich das wahrscheinlich nicht mehr so schnell hingekriegt. Ey, Shoutout hier. Props an your girlfriend. Ja, richtig gut. Ja, finde ich gut. Und damit gebe ich die die Etage 13 wieder frei. So. Steffen, weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Hallo? Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Basti wieder weg. Basti. Hallo? Jetzt, da ist er wieder. Hallo. Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe, Steffen? Ja. Ich fand das jetzt so gut und du hast dir so viel Mühe gegeben und es scheint ja so zu sein, dass wir gerade im Moment immer ein bisschen Schwierigkeiten mit unserem Sprachaufnahmetool zu haben. Wie wär's, wenn wir das jetzt einfach als Episode 18,5 verkaufen und beim nächsten Mal, wo auch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Technik dabei sein sollte, einfach nochmal die normale Folge angehen? Ich finde das so lustig, das sollten wir einfach so stehen lassen. Ja, können wir gerne machen. Dann hast du jetzt auch Zeit, du kannst weiter im Liegen grillen. Und du sagst mir jetzt live hier auf der Aufnahme, wann verdammt du noch mal kannst. Oh Gott. Du musst es jetzt verbindlich raussagen, damit die Leute, ich habe schon letztens überlegt, da war ich kurz davor, Vater umzutexten von der dritten Generation auf Steffen. Ich war so weit, weil ich bin echt ein bisschen, aber ich muss dazu sagen, du hast mich ein bisschen besänftigt, weil das war jetzt sehr lustig mit dem Ding hier. Ja. Aber trotzdem, die Leute, die klopfen an meine Tür und sagen, einerseits sagen sie, die AfD muss weg und andererseits sagen sie, der Steffen muss wieder zurück. Wo bist du, Junge? Wir vermissen dich. Steffen, nie warst du da. Nee. Immer bin ich. Wie war denn das? Warte mal, ich muss immer kurz überlegen. Ja. Also wir brauchen natürlich jetzt nicht hier live. Wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war, Basti, du warst nie für mich da. Ich habe den Text auch gar nicht mehr hinbekommen. Weißt du warum? Ich habe direkt immer an die Big Brother Songs gedacht und es ging einfach nicht mehr. Ich habe direkt an Leb gedacht. Das war der Song danach. Leb, so wie du dich fühlst. Geh mal, sag, ich soll aufhören. Terminfindung machen wir natürlich nachher, weil dann die Leute müssen ja nicht wissen, dass ich immer weine, wenn wir mitten drüber sprechen, wenn du das nächste Mal Zeit hast, du Rockstar. Ja. Nö, aber dann moderier doch mal ab. Du bist ja heute hier. Du hast die Etage gemietet. Dann bedanke ich mich für diese kleine, schnelle Episode. Das war ja doch mal was wirklich anderes. Aber sowas geht natürlich in unserem Format auch. Vor allem, wenn man dann so eine nützliche Rubrik hat, wie ich miete mir die 13. Etage. Und dann, auch andere Menschen können die sich mieten, natürlich. Also kann man sich auch mal sowas ausdenken. Wir können gegen Geld. Also ganz ausgedacht habe ich mir das übrigens nicht alleine. Wie gesagt, das Format gibt's ja schon. Und deswegen komme ich zu einem kleinen Podcast-Tipp jetzt heute gerade nochmal. Und zwar die Esel und Teddy Show, die jetzt eigentlich nur noch Esel und Teddy heißen. Die haben das vor kurzem auch gemacht. Ah, okay. Aber eben mit einem anderen Sketch. Und ich dachte halt, wir nehmen jetzt dann einen anderen. Und der, wie gesagt, im Original von Jimmy Fallon. Jimmy Fallon und dem Herrn Spacey war, genau. Okay. Ja, dann bedanke ich mich und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis zur nächsten regulären Ausgabe. Tschüss. Ja, tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.